Bare Stunden den Himmel verwehen, kann die Erde sich fort von der Sonne je drehen, kann ich einfach gehen, wird der Tag dann noch enden, die Nacht. Ich einen Moment lang ihm je widerstehen.